Das Brandmal oder der vom Auspeitschen vernarbte Rücken kennzeichneten den Betreffenden von nun an sichtbar als Kriminellen. Und bei den Bestraften selbst verstärkte eine solche als ungerecht empfundene Behandlung eher die Abkehr von der Gesellschaft und ihren Normen und unterstützte eine weitere Integration in die Subkultur der Fahrenden, der Kochemer, der Vertrauten und Vertrauenswürdigen, wie sie sich selber nannten. Kein Wunder also, dass mancher sogar noch einen Schritt weiter ging und so wurde, wie man ihn ohnehin schon behandelte. So mancher, der wie der Fetzer in zahllosen Kriegen nicht viel mehr als das Tötungshandwerk gelernt hatte, schloss sich in einer ausweglosen Situation einer Räuberbande an. Ein freies Leben führen wir, ein Leben voller Wonne. Der Wald ist unser Nachtquartier, bei Sturm und Wind hantieren wir, der Mond ist unsere Sonne. Das Wehgeheul geschlagener Väter, der bangen Mütter Klaggezeter, das Winseln der verlassenen Braut ist Schmaus für unsere Trommelhaus. Damals wussten die aufgeklärteren Geister natürlich, dass Kriminalität nicht im luftleeren Raum entsteht, sondern konkrete Ursachen und Bedingungen hat. Eine moderne, realistisch erzählte Kriminalliteratur entstand, die erstmals auch die Motive der Verbrecher und die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit des Rechts zum Thema hatte. Und zunehmend stellten nicht nur Dichter die Frage nach den gesellschaftlichen Ursachen, nach der psychologischen Motivation und dem sozialen Umfeld, sondern auch einsichtige Richter und Kriminalisten. Dabei wurden selbstverständlich auch die zahlreichen Kriege der Räuberzeit für die steigende Kriminalität mitverantwortlich gemacht. Georg Friedrich Rebmann, der Publizist und begeisterte Republikaner, der als Richter am Prozess gegen den Schinderhannes mitwirkte, hat diesen Zusammenhang damals sehr deutlich gemacht. Aufgelöst ist in solchen Zeitpunkten alle Ordnung. Gewalt allein herrscht. Dem ruhigen Gewerbe, der fleißigen Tätigkeit, ist jede Hoffnung zum Gelingen benommen. Rechtlich erworbene Reichtümer verschwinden. Das Glück begünstigt nur Wagstücke und kühnen Betrug. Und mancher wird erst Bettler und dann aus Verzweiflung Verbrecher. In den Kriegsjahren hatten sich vor allem im Rheinland mehrere große Banden gebildet, die als große Niederländer Bande zusammengefasst werden. Es handelt sich um die brabantische, holländische, Mersener, Krefelder, Neuwieder und die westfälische Räuberbande. Lockere Gruppierungen, die in wechselnder Besetzung unter verschiedenen Räuberhauptleuten arbeiteten. Der berühmteste Oberbefehlshaber der Niederländer war der legendäre Meister und Bandenchef Picard. Andere berüchtigte Banditen waren die Brüder Franz und Jan Bosbeck und nicht zuletzt auch der Fetzer, der in der Blütezeit der Banden mehrmals zum Anführer gewählt wurde. Sein erster Raub, das Anspringen einer Postkutsche und Herunterfetzen der Fracht während der Fahrt, hatte ihm 900 Dukaten und in der Räuberszene einen Namen eingebracht. Mit einer Truppe arbeitsloser Söldner und Ganoven gründete er bald darauf die erste Bande und begann seine abenteuerliche Karriere. Ein Raub folgte dem anderen. Die Bande, die Fetzer um sich versammelt hatte, war etwa 25 Mann stark. Düsseldorf, Köln, Neuss und andere Städte im Rheinland wurden der Reihe nach heimgesucht. Mit den Räubern zogen auch deren Frauen und Kinder von Ort zu Ort, von Wirtshaus zu Wirtshaus. Wenn sie Geld hatten, lebten sie in Saus und Braus, war alles ausgegeben, musste man schauen, wo etwas Neues zu holen war. Matthias Weber war der Prototyp eines professionellen Banditen und erfolgreichen Bandenchefs auf dem Höhepunkt der Räuberzeit. Und doch war er zu keiner Zeit so berühmt und berüchtigt wie Johannes Bückler, der Schinderhannes. Aber als Fetzer wollte Matthias Weber ja auch gar nicht populär werden, im Gegenteil. Seinem Untersuchungsrichter bekannte er nach der Festnahme: Sobald ein Räuber berühmt wird, dauert es nicht lange, so ist er in den Händen der Justiz. Als ich meine Kameraden in Essen traf, hatten sie keine Kleider und Schuhe. Sobald ich aber an der Spitze stand, gab es Geld in Hülle und Fülle. Mein Ruhm erscholl immer weiter, aber das war doch die Ursache meines Unterganges. In der Tat.